Abschnitt 7 aus Der Kaiser von Utopia. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Kaiser von Utopia von Paul Scheerbart, Kapitel 55 bis 63. Kapitel 55 Schilda. Als der Herr Sebastian von dem Bartmannschen Zorne hörte, musste er laut auflachen. »Also dieser Herr Bartmann«, sagte er im goldenen Schwan am Stammtisch, »erlaubt sich, auf den Kaiser von Utopia zu schimpfen? Der Kaiser von Utopia soll ein Tyrann werden, gerade jetzt, wo wir augenscheinlich nahe daran sind, von überirdischen geisterhaften Kometen und Irrlichtern tyrannisiert zu werden. Wir müssen zeigen, dass noch ein Schilder existiert. Arrangieren wir sofort ein lächerliches Tyrannenfest.« Und das geschah, und der Herr Sebastian präsidierte diesem Feste in so lächerlicher Weise, dass nicht bloß Schilder, nein, dass ganz Utopia furchtbar lachen musste. Echte Soldaten mit Holzsäbeln, Polizisten mit Opernkuckern, Scharfrichter in roten Gewändern und Zuchthäuser mit Gitterfenstern wurden vorgeführt. Selbst pompöse Hinrichtungen ließ der Herr Sebastian aufführen. Kapitel 56 Ula Leipo. Der Staatsrat machte ein ganz verdutztes Gesicht, als er von diesem Schildaer Tyrannenfest hörte. Aber man lachte. Und es erschienen verschiedene Bücher, die das Tyrannenfest des Kaisers Philander über Gebühr verherrlichten. Da musste auch der Herr Bartmann lachen. Die Komödie war wirklich komisch. »Ich schimpfe auf mich selbst«, sagte der Herr Bartmann ganz leise, dass es niemand hörte, »und dafür macht man sich über mich lustig. Und deswegen werde ich verherrlicht. Das ist auch eine Komödie des Ruhmes, wer sie schreiben könnte. Jetzt heißt es aber, still sein.« Frau Cäcilie schüttelte aber in Ulla Leipu sehr heftig mit dem Kopfe und erklärte der Lotte, »Du, die Geschichte geht nicht mit rechten Dingen zu. Hier haben wirkliche Geister ihre Hand im Spiel.« Die Lotte fragte, »Warum?« Aber die Frau Cäcilie schwenkte ab und sprach nur noch von den Kometen, denkend tat sie aber ganz was anderes. Die Bewohner von Ulla Leipu fanden jedoch das Schildaer Tyrannenfest so lustig, dass sie beschlossen, auch ein Tyrannenfest zu feiern, um die Volksangst zu zerstreuen. Und man bereitete alles sehr lustig zu dem Tyrannenfeste vor, so dass es wirklich köstlich zu werden versprach. Der Kaiser Moritz übernahm feierlich das Präsidium in dem Vergnügungskomitee und zeigte sich plötzlich so lebhaft bei der ganzen Spasserie, dass viele sagten, »Kaiser Moritz lebt auf, dem hat der Spaß gefehlt.« Kapitel 57 Der betrunkene Bartmann. Als der Herr Bartmann nun auch von dem Tyrannenscherz in Ulla Leipu vernahm, da fuhr er mit dem elektrischen Wagen in die Grottenschlucht, allwo die Literaturzentrale in fieberhafter Tätigkeit an allen möglichen ernsten und weniger ernsten Werken arbeitete. Und in der Grottenschlucht arrangierte der Herr Bartmann ein Auferstehungsfest des Volkes. Und auf diesem Feste erkannten den Herrn Bartmann seine Freunde gar nicht wieder. Er trank furchtbar viel Bier und war bald schrecklich betrunken und sagte immer wieder, »Mein liebes Volk, mein gutes Volk, komm wieder in meine Arme, ich habe dir wehgetan, verzeih!« Alle hielten das für einen ausgezeichneten Witz. Nur der Astronom Haberland, der auch das Fest mitmachte, wurde tief ernst und brachte bald den Kaiser fort und war sehr besorgt um ihn. Kapitel 58 Die bunte Krankheit. Doch mitten in all diesen Scherz kam plötzlich ein furchtbarer Ernst hinein. An der Sturmküste erkrankten plötzlich in einer Nacht über 300 Personen. Und diese Krankheit war unheimlich. Der ganze Körper wurde ganz bunt und fing an zu opalisieren. Und mit blitzartiger Schnelligkeit verbreitete sich die Krankheit über das ganze Reich. Die Kranken lagen reglos da, mit lächelndem Gesicht, und dabei spielte ihr Körper in tausend Farben, als wollte er zu einem Irrlicht werden. Kapitel 59. Die Ärzte. Die Ärzte erklärten sämtlich einstimmig, dass diese Krankheit mit dem Meeressumpf und den Irrlichtern zusammenhängen müsse. Und das erschien allen sehr natürlich, da die bunte Haut der Kranken sehr bald zu leuchten begann. Die Kranken lächelten nur und erklärten immer wieder, dass sie sich sehr wohl befänden, konnten aber kein Glied bewegen und nahmen auch gar keine Nahrung zu sich. Die Festesfreude in Utopia verstummte plötzlich. Jeder sah mit entsetzten Augen seinen Nächsten an und fürchtete immer, dass er bunt werden würde. Die Ärzte isolierten die Kranken, aber sie erklärten auch gleich, eigentlich hat das gar keinen Zweck. Was kommt jetzt? Das fragten jetzt alle Utopianer täglich 100 Mal. Kapitel 60. Das neue Delirium. Das Lächeln der Kranken machte nach einigen Tagen einen furchtbaren Eindruck. Es war so, als erstarrte das Lächeln. Und dabei sprachen die Kranken ganz ruhig von der Herrlichkeit des Sterbens. Ein alter Botaniker sagte, während sein Gesicht das erstarrte Lächeln zeigte und seine ganze Körperhaut in blauen, roten und grünen Farben leuchtete und flimmerte: Das hätte ich doch nie geglaubt. Ich fühle, dass ich sterbe. Und ich fühle, dass ich so glücklich bin, wie ich's noch niemals war. Es geht die ganze Welt mit mir zusammen. Große Wolken schaukeln mich und umhüllen mich. Ich versinke und sehe unendliche weiße Räume mit stillen Rauchstreifen, die sich um meinen Hals winden. Das Sterben ist herrlicher als alles Leben. Ich will sterben und mich auflösen und fortschweben und vergehen. Es ist nicht zu beschreiben, aber wird immer köstlicher. Alles wird so weich und warm. Ich versinke. Es verschwimmt alles. Ich sehe nicht mehr. Ich fühle nur, so als wenn die ganze Welt mich leise zusammendrückte. Ein Duft von sterbenden Blüten. Und es geht in meinen Hals. Und ich schmeck's mit meinem ganzen Innern. Jetzt steige ich auf, wie Rauch, zu den Wolken. Und nun langsam fallen zeitwärts in immer wärmere Welten. Die seh ich glühen und brennen. Ich verbrenne. Unbeschreiblich. Köstlich. Das Sterben ist es wert, dass man gelebt hat. Ich sterbe. Der Kranke starb aber noch nicht. Dafür wiederholte er in unermüdlicher Eintönigkeit immerfort diese Rede von der Herrlichkeit des Sterbens. Und die anderen Kranken sprachen ein Ähnliches. Und die Ärzte sagten kopfschüttelnd: Das ist das neue Delirium. Kapitel 61. Die Sprache der Natur. Der Herr Bartmann hatte auch in heftigsten Ausdrücken erklärt, dass die bunte Krankheit ebenfalls eine wilde, großartige Sprache der Natur sei, die uns sagen wolle, dass wir das Leben, das großartige Weltleben, schärfer ins Auge fassen müssten. Als nun die Deliriumsfantasien bekannt wurden, wandten sich die Ärzte und Gelehrten an den Herrn Bartmann mit lächelnden Mienen und baten ihn, seine Meinung zu sagen, ob die Sprache der Kranken auch eine Sprache der Natur sei. Und als nun der Herr Bartmann die Deliriumsreden der Kranken mit eigenen Ohren hörte, ward er ganz verwirrt und sprach unzusammenhängende Worte. Da fürchteten die Ärzte für den Verstand des Herrn Bartmann und ließen ihn nicht mehr in die Krankenzimmer hineinkommen. Kapitel 62 Der rasende Bartmann in Schilda. Danach aber erschien der Herr Bartmann plötzlich in einem langen weißen Gewande, das hinten eine lange weiße Schleppe hatte, auf dem großen Markte zu Schilda, und bestieg dort eine große Teertonne und hielt eine Rede an die Schildbürger, die sich gerade zum Rathause begeben wollten und nun natürlich vor der Teertonne stille standen. Auf dem Haupte trug der Herr Bartmann einen Kranz von taubeneigroßen Rubinen, die mächtig funkelten, und er sprach mit donnernder Stimme: »Ganz Utopia versteht mich nicht. Ihr aber, werte Bürgersleute von Schilda, ihr werdet mich verstehen, obgleich man euch für Narren hält. Mich hält man auch für einen Narren, und das hat mir auch noch nichts geschadet. Aber weil man mich für einen Narren hält, so will ich auch wie ein Narr zu euch Narren ein Narrenwort reden. Die Zeiten sind ernst, und daher sind wir lustig.« Da lachten die Schildbürger, der Ton war ihnen vertraut, aber die Stimme des Kaisers erkannten sie nicht wieder, da er mit einem Stimmenverstärker sprach. Bartmann fuhr nun fort: »Die bunte Krankheit ist doch die gewaltigste Stimme der Natur, die uns sagen will, dass wir leben sollen, immer mehr und heftiger leben sollen, immer lustiger und großartiger leben sollen. Ein Weltleben, das große, kräftige Leben der Natur, des großen Geistes, der uns führt. Und wenn diese verdammten Kranken vom Sterben so sprechen, als wär's viel herrlicher als alles Leben, merkt ihr da nicht, dass da die Natur durch die Kranken eine Hohnsprache zu uns spricht? Wenn die Kranken das Sterben preisen wollen, so müssen sie doch erst gestorben sein. Sie sprechen aber vom Sterben, während sie noch leben. Also sprechen sie von einem großen Lebenszustande und nicht von einem Sterbenszustande, denn den kennen sie ja doch gar nicht.« Da lachten die Schildbürger abermals und klatschten Beifall mit den Händen, und der Herr Bartmann berührte mit dem rechten Zeigefinger seine Nasenspitze und lächelte und sprang dann von der Tonne herunter und ließ zum Tanze aufspielen und tanzte mit den Frauen der Schildbürger wie ein Rasender und erklärte, dass die Kranken das Delirium hätten, das neue Delirium, und dass ihre Reden voll Hohn seien, damit die Utopianer endlich aufgerüttelt würden zum neuen strahlenden Weltleben. Deshalb seien auch die neuen Kometen so hell strahlend. Es war während dem Abend geworden, und siehe, unter Fackelbeleuchtung wurde plötzlich die Leiche des Herrn von Müllerkuchen vorübergetragen, und neben der Leiche schritt würdig im langen weißen Bart der Herr Sebastian als Bürgermeister. Alles verstummte, die Leiche wurde mitten auf dem Markte enthüllt, und da sahen die Schildbürger mit Entsetzen, dass sich die Glieder der Leiche bewegten und überall große Blasen und astartige Gewächse herauswuchsen, und der Herr Sebastian sagte: »Der Herr Bartmann hat recht, selbst die Leichen leben. Geht nach Hause und lebt auch. Die Sprache der Natur wird immer deutlicher.« Da rannten alle fort. Aber der Herr Bartmann sprang wie ein Rasender um die Leiche herum und wollte ihre beweglichen Teile küssen. Doch die Fackelträger drängten den Herrn Bartmann zurück, und der Herr Sebastian flüsterte dem Herrn Bartmann ins Ohr: »Verlassen Sie Schilda und gehen Sie nach Ulalaipu, dort sind Sie am richtigen Platze, nicht hier.« Der Kaiser von Utopia sah seinen Doppelgänger verblüfft an, aber er verließ die Stadt Schilda noch am selbigen Abend. Kapitel 63. Die Todessehnsucht in ganz Utopia. Mit Blitzesschnelle hatte sich nun das, was sich in Schilda mit dem toten Körper des Herrn von Müllerkuchen zugetragen hatte, in ganz Utopia verbreitet. Und die alten Leute sagten: Sollen wir denn täglich etwas Unerwartetes vernehmen? Wir kommen ja ganz aus der Fassung. Jetzt könnte man bald glauben, dass die Toten auferstehen. Und es ward allen unheimlich zumute. Gleichzeitig hatten aber die Gesunden die merkwürdige Neigung, auch krank zu werden. Nachts gingen viele Utopianer in die Leichenhallen und berührten die grässlichen, astartigen Bildungen, die bis zu Meterhöhe aus den toten Körpern herauswuchsen und bunt leuchteten, als wäre ein anderes, neues Leben darin. Die Utopianer wollten bald alle die bunte Krankheit haben, aber glücklicherweise übertrug sie sich nicht so einfach wie andere pestartige Erkrankungen. Es wurden gerade nur die krank, die am wenigsten daran gedacht hatten. Doch die Todessehnsucht packte so viele Utopianer, dass viele Selbstmorde vorkamen. Da wetterte der Herr Bartmann in allen Städten des Reiches gegen das Sterbenwollen so heftig, dass der Staatsrat in Ulalaipu beschloss, Herrn Bartmann zu einer größeren Tätigkeit aufzufordern. Ende von Abschnitt 7.